wir beide, du und ich, durch die Straßen gehen, schauen die Leute, wir und wir, hinterher. Weil wir beide, du und ich, uns so gut verstehen, trennen wir uns auf der Welt niemals mehr. Ja, wir hören unsere jungen Herzen schlagen und die Sonne lacht am Himmel für uns zwei. Wenn wir beide, du und ich, durch die Straßen gehen, ist die Liebe für uns zwei mit dabei. Ja, du bist so jung, ich bin so jung und wir sind zu zweit. Was kann für dich und auch für mich da noch schöner sein? Schlagen und die Sonne lacht am Himmel für uns zwei. Wenn wir beide, du und ich, durch die Straßen gehen, ist die Liebe für uns zwei mit dabei. Ja, mit dabei. Du bist so jung, ich bin so jung. Und wir sind zu zweit. Was kann für dich und auch für dich da noch schöner sein?